Erste Mirjam und Aaron sprachen schlecht über Mose. Mose hatte eine Frau aus Kusch geheiratet. Zweiter, sie sagten, hat Jahwe nur mit Mose gesprochen? Hat er nicht auch mit uns gesprochen? Jahwe hörte das dritte, Mose war ein sehr freundlicher Mann. Er war freundlicher als alle anderen Menschen. Vierter, Jahwe sagte plötzlich zu Mose, Aaron und Mirjam, geht alle drei zum Zelt. Sie gingen alle drei hinaus. Fünfter, Jahwe kam in einer Wolke herunter. Er stand am Eingang vom Zelt. Er rief Aaron und Mirjam. Die beiden gingen hinaus. Sechster, Jahwe sagte, hört, was ich sage. Wenn ein Prophet bei euch ist, spreche ich mit ihm. Ich zeige ihm Dinge in Bildern. Oder ich spreche durch Träume mit ihm. Siebter, aber mit meinem Diener Mose ist es anders. Er kümmert sich um mein ganzes Haus. Achter, ich spreche direkt mit Mose. Ich spreche klar, nicht in Rätseln. Er sieht mich, Jahwe. Warum habt ihr schlecht über Mose gesprochen? Neunter, Jahwe wurde sehr wütend auf sie. Dann ging er weg. Zehnter, die Wolke ging vom Zelt weg. Mirjam wurde plötzlich krank. Ihre Haut war weiß wie Schnee. Aaron sah sie an. Sie war krank geworden. Elfter, Aaron sagte zu Mose, bitte, Herr, bestrafe uns nicht. Wir haben dumm gehandelt. Wir haben einen Fehler gemacht. Zwölfter, lass sie nicht wie ein totes Kind sein. Das Kind ist tot geboren. Sein Körper ist schon halb kaputt. Dreizehnter, Mose rief zu Jahwe. Er sagte, bitte, mach sie wieder gesund. Vierzehnter, Jahwe sagte zu Mose, wenn ihr Vater sie angespuckt hätte, würde sie sich schämen. Sie soll 7 Tage außerhalb des Lagers sein. Danach darf sie wieder zurückkommen. 15. Mirjam war 7 Tage lang außerhalb des Lagers. Das Volk zog nicht weiter. Sie warteten, bis Mirjam zurück war. 16. Danach zog das Volk von Hazeroth weg. Sie lagerten in der Wüste Paran.